Okay, we have a new year. Wir haben ein neues Jahr. A lot of things have been said about this year. Und viele Dinge wurden schon gesagt. Even movies have been made about this year. Es gibt auch Filme über dieses Jahr. Whatever happens, und was immer passiert, we have to remember that God is in control. Dann müssen wir uns daran erinnern, dass Gott die Kontrolle hat. And the safest place to be is next to God. Und am sichersten ist es direkt bei Gott. Who knows, he may return this year. Who knows? Wer weiß? He could come back this year. Er könnte dieses Jahr wiederkommen. He's going to come back one of these years. Er wird eines Tages wiederkommen. Between 2012 and 2015 will be very interesting on this planet. Zwischen 2012 und 2015 wird es ziemlich spannend werden hier. Let's see what happens. Maybe the Lord will return. Mal schauen, was passiert. Vielleicht kommt der Herr zurück. Or maybe God will just say, no, not my time, and everything just kind of evens out, and we just go on for another 30 years. Oder vielleicht sagt Gott auch, na, es ist noch nicht die Zeit und nichts passiert für 30 Jahre. So we prepare our hearts as though we're going to meet the Lord today. Und wir bereiten uns jetzt in unseren Herzen vor, um den Herrn zu treffen heute Abend. And we plan like we're going to live 100 years. Und wir planen, als ob wir 100 Jahre leben. Amen. Amen. Amen. So, I want to show you a slide, some slides. Und ich will euch ein paar Bilder zeigen. From Liberia and about Liberia. Aus Liberia. And then I'll preach. So this is me. This is Peter. Das ist Peter. Doesn't look like Peter's coming back. Sieht nicht. Sieht so aus, als ob er da bleiben würde. And yeah. So if you want to join him. Also wenn du auch hingehen möchtest. Yeah. Looks like he'll be staying there for a while. Sieht so aus, als ob er da für eine Weile bleiben würde. Okay, next slide. I set that up. Das habe ich absichtlich gemacht. Yeah. Anyway. Okay, Liberia. Okay, Liberia. In Africa, West Africa. In Westafrika. I just focus where that is. It's about 7 degrees north of the equator. Das ist 7 Grad nördlich des Äquators. Go to the next slide. Now you see this is called the 1040 window. Und das ist das 1040 Fenster. It's recognized by all mission groups in the world. Und alle Missionsgesellschaften erkennen das an. 300 to 500 Christians a day are killed in that window. 300 bis 500 Christen werden in diesem Gebiet der Welt getötet jeden. 2/3 of the world lives there. Und 2/3 der Bevölkerung, der Weltbevölkerung this lebt dort. Like unevangelized territory. Und dort wird nicht viel evangelisiert. There are Christians in Iran, there are Christians in these countries, China, Indonesia. Es gibt Christen in Iran oder China oder Indonesien. And in many of these countries, but there's heavy persecution. Es gibt sie in vielen Ländern, aber es gibt auch starke Verfolgung. Where we are focusing on in West Africa is atheists and animists. Und worauf wir uns konzentrieren in Afrika sind die Atheisten und die Animisten. And it's serious stuff. Und das ist echt ernst. We just lost an 18-year-old boy in our Pasagisia church. Und wir haben einen 18-jährigen verloren, der in unserer Pasagisia Gemeinde war. Because a politician during the election in November. Weil ein Politiker während der Wahlen im November wanted more power. Wollte mehr Macht haben. So he paid a lot of money for someone to go up and sacrifice somebody. Also hat er ganz viel bezahlt, damit jemand anderen opfert. So they captured one of our 18-year-olds from our church. Also haben sie einen von unseren Leuten aus der Gemeinde gefangen genommen. I told you, these are demonic villages that we are going into. Und ich habe euch gesagt, das sind dämonische Dörfer, wo wir hingehen. They went specifically there. Die sind gezielt dorthin gegangen. To Pasagisia, the second most satanic village in Liberia. Und Pasagisia, das ist die zweitsatanischste Dorf in Liberia. Malawu was number one. We have a church there. What's the name? Malawu. In Malawu ist es am stärksten so. Now we have a church there, and we have a church in Pasagisia. Wir haben in beiden eine Gemeinde. But there's still satanic activity. Aber da ist immer noch viel satanische Aktivitäten. So the politician wanted the only child of a mother, an unwed mother. Und der Politiker wollte das Einzelkind einer nicht verheirateten Mutter. That it would be as painful as possible. Damit es so schmerzhaft wie möglich wird. To the mother. Für die Mutter. So that he would get as much power as he could from the devil. Damit er richtig viel Macht vom Teufel bekommt. So the boy was cut up, his lips cut off, his parts cut off, and he was sacrificed. Und der Junge wurde zerschnitten und die Lippen abgeschnitten und dann wurde er geopfert. The same month we lost a 17-year-old girl from our church in Konya. Und in Konya im selben Monat haben wir ein 17-jähriges Mädchen verloren. Same thing, 2 months ago. Das gleiche dauert auch für zwei Monaten. Cut off and sacrificed. Körperteile abgeschnitten und geopfert. She was delivered over to her assassins. Sie wurde ihren Mördern übergeben. By her fiance. Von ihrem Verlobten. They always look for someone in the family to deliver the person over by paying them a lot of money. Sie schauen immer, dass jemand aus der eigenen Familie jemand übergibt und geben ihnen viel Geld dafür. The boy that we gave the piano to. Der Junge, dem wir das Klavier geschenkt haben. He died. Ist auch gestorben. Satanic activity. Satanische Aktivitäten. He developed a form of epilepsy. It was not epilepsy. It was demonic oppression. Er hat eine Art Epilepsie entwickelt durch dämonische He was having seizures every day. Er hatte Anfälle jeden Tag. For the last 4 months. Für 4 Monate. His mother was bringing him to church. Und seine Mutter hat ihn zur Gemeinde gebracht. His father was bringing him to the witch doctor. Und sein Vater hat ihn zum Hexendoktor gebracht. And in between this conflict between the two kingdoms. Und in diesem Konflikt der zwei Reiche. He was getting weaker and weaker. Ist er immer schwächer geworden. On December 29th, he said to his sisters. Und am 29. Dezember sagte er zu seiner Schwester. I will not be here for the new year. Ich werde an Neujahr nicht mehr hier sein. I'm going to be with my father. Ich werde bei meinem Vater sein. He's a blind boy. Und er ist blind. And he died on the 31st in the morning. Und er starb am 31. morgens. This is real stuff. Und das passiert dort wirklich. This is real. And God has called us to work there. Und Gott hat uns berufen, dort zu arbeiten. God has called us as a church, and I'm going to show you how intense it will get in a little while. Und Gott hat uns als Gemeinde dazu berufen, und ich zeige euch, wie intensiv das Let's dort go to wird. The next one. Remember, focus. This is where Liberia is. Let's go to the next one. Now it's Liberia, Sierra Leone, Ivory Coast, and Guinea are circle Liberia. Und Liberia und die Nachbarländer. Our neighbors to Liberia. Sind die Nachbarländer sind die Elfenbeinküste, Sierra Leone. We're focusing in northern Liberia. And into Guinea. Und wir konzentrieren uns auf Nordliberia und Guinea. Guinea is just there are no Christians there. Und in Guinea gibt es keine Christen. That whole area to the east, there's no Christians there. In der ganzen östlichen Gegend gibt es keine Christen. Village after village after village after village. Da gibt es ganz viele Dörfer. The older ladies are held captive. If the Christians are coming, the older ladies are held captive by witch doctors, so they have no contact with Christians. Und wenn Christen dorthin kommen, dann werden die älteren Damen des Dorfes von den Hexendoktoren festgehalten und versteckt. And I'll show you a lady who got baptized next week and what she does after she gets baptized, how happy she is. Und ich zeige euch eine Frau, die getauft wird nächste Woche und was mit ihr passiert. Next slide. Okay, this is Liberia. Das ist Liberia. Monrovia. Monrovia. We bought a piece of property just outside of Monrovia. Wir haben ein Gelände gekauft. Vor den Stadtgrenzen. Eric Summer and Rob Soprano and I, we paid for it. Und Eric Summer, Rob Soprano und ich haben dafür bezahlt. We signed it over to the church. Und wir haben es der Gemeinde übertragen. We have a partnership with CRCA. Und wir haben eine Partnerschaft mit CRCA. And I'm going to show you a video about that property in a little while. Und ich zeige euch auch noch ein Video über das Gelände. It's a farm project to teach Liberians how to farm. Und das ist ein Bauernhof, wo den Einheimischen beigebracht wird, wie man Dinge anbaut. Festus is an elder in our church. Und Festus, der ein Ältester unserer Gemeinde he works ist, for the Austrian government. Arbeitet für die österreichische Regierung. And he's a scientist, agricultural scientist. Und er ist ein Agrarkulturwissenschaftler. Yeah. And he's showing them stuff that is blowing them away. Und er zeigt ihnen einfach Sachen, die unfassbar sind für sie. Festus is going in 2 weeks or 3 weeks from now. Und Festus geht dort in 2 bis 3 Wochen and hin. He's going to start a sheep ranch. Und er wird dort eine Schaffarm anfangen. And I'll show you that in a little while. Okay, next one. Now this is Guinea. Das ist Guinea. You see how big it is, and you see that N-Z-E-I. I don't know how to pronounce that. Zai. Nzai. Dann sieht man Nzai. Das Nzai. Okay, now keep that in your mind where we are, and now let's go to the next slide. Now, that's right there where Zorzor is. That's kind of where that Nzai was. Da wo Zorzor steht, da war dieses Nzai. And you see all of Guinea. Und ganz Guinea. To the right, rechts, to the east. Now keep an eye on Zorzor. Und jetzt schaut mal auf Zorzor. And now let's go closer. Und jetzt gehen wir noch näher ran. Okay. Now this is where we're working. Und dort arbeiten wir. Now you see Zorzor, that's the main little town there. Und Zorzor ist die Provinzhauptstadt. Our mother church is in Konya. Unsere Hauptgemeinde ist in Konya. That's where Dennis Agri comes from. Da, wo Dennis Agri herkommt. Dennis has all the tribal cuttings all over his body. Und Dennis hat all diese Stammes And he remembers the day it happened. It was a horror. These kids get cut hundreds of times. Ah, diese Narben, das wird hundertfach an ihren Körpern gemacht. Now, Badesu to the west of Konya. Und in Badesu, westlich von Konya. That's where Eric, Nate, and Yasin went. Da sind Eric, Nate und Yasin hingegangen. Eric stayed there, and Yasin and Nate went further between the two rivers into the Buluyeme forest. Und Eric blieb da und die beiden anderen sind in den Wald gegangen zwischen den beiden Flüssen. There are unreached villages there. Und dort gibt es Dörfer, die noch nie erreicht worden Eric sind. Eric raised money for Badesu to have its own well. Und Eric hat Geld aufgebracht für Badesu, um dort einen Brunnen and zu errichten. And there was extra money, so now they're building a church building with that money. Und es gab mehr Geld als erwartet und deswegen bauen sie noch ein Gemeindehaus. This was a completely animist village. Das Dorf war vorher komplett animistisch. Now in Konya we sponsored someone in our church gave enough money to build a gymnasium. Und in Konya konnten wir eine Sporthalle bauen, die von jemand aus der Gemeinde gesponsert wurde. If you go down south you see Malawu. Und im Süden sieht man Malawu. Malawu sits way on a hill on a mountain. Malawu ist auf einem Berg. The satanic center of Liberia. Das satanische Zentrum von Liberia. We have a church there now and we have a Christian school there. Und wir haben eine Gemeinde und eine christliche Schule dort. Our church paid for the classrooms to be built. Und unsere Gemeinde hat für die Klassenräume bezahlt. And we bought a rice mill for them. Und wir haben eine Reismühle gebaut. Malawu now has six satellite churches in the valley. Und Malawu hat jetzt sechs Tochtergemeinden in diesem Tal. Now go up toward the east of Konya, you see Badesu. Und östlich von Konya ist Bokusa. Bokusa is an animist village. Und Bokusa ist auch ein animistisches Dorf. Christians not allowed. Keine Christen sind erlaubt. We are now in there, and our church sponsored the building of the building. Und wir sind jetzt da und finanzieren den Bau eines Gebäudes. That's where we had our conference. Now I spoke there. 300 people. 300 people. Wir hatten eine Konferenz mit über 300 Leuten da, in der ich gesprochen habe. That came from all parts just to support the church there. Die Leute kamen aus allen Teilen, um die Gemeinde zu unterstützen. And now you go to Pasagisa, which is north of Bokusa. Und dann nördlich von Bokusa ist Pasagisa. And that's another satanic capital where they sacrifice people. Und das ist noch eine satanische Hauptstadt, wo Menschen geopfert werden. But now, if you cross into Guinea. Wenn man aber jetzt nach Guinea geht, which we did on the last trip, was wir letztes Mal gemacht and haben, we did on this trip, und auch dieses you Mal, see, Fasan Koni, dann seht ihr dieses Fasan Koni. Fasan Koni is a state village, und das ist ein state village. It has a government village. Bezirkshauptstadt oder yeah, sowas. It has police, it has governor, it has mayor. Da gibt es einen Bürgermeister, die Polizei. It's to protect the border. Um die Grenze zu bewachen. But see the little, and we were there last time. Da waren wir letztes Mal. We were welcomed by all the officials. They said, "You are welcome into Guinea." Wir wurden dort offiziell willkommen geheißen. We were welcome to build a church and a school and a clinic in Fasan Koni. Und wir dürfen dort eine Schule, eine Gemeinde und ein Krankenhaus bauen. But Zenge, you see that little village? Aber Zenge? Zenge, das ist etwas westlich. Zenge is the satanic capital of that whole region of Guinea. Und Zenge ist die satanische Hauptstadt von dem Teil von Guinea. Soldiers in the civil war from the Liberian civil war would walk from Monrovia all the way to that little village. Und im Bürgerkrieg sind Soldaten von Monrovia bis zu diesem Dorf gelaufen. To receive the tribal cuttings. Um diese Stammesnarben zu empfangen. So that they could be invisible in the war and could not be killed. Dass sie im Kampf unsichtbar wären und nicht getötet sind. And that they could transform themselves into an animal. Und dass sie sich in Tiere verwandeln and konnten. And I said to Dennis, I said, "Is that?" He says, "It ha." He said, "This is real. This meinte, is real." Dennis meinte, das passiert wirklich. And so these kind of powers we're dealing with. Und mit diesen Mächten haben wir es dort zu tun. Now that village would not let Dennis come. Dennis is the director of CRCA. Und Dennis, der der Direktor von CRCA ist, durfte dort nicht hingehen. They told him 2 months ago, over our dead body, will you come to Zhenge and start a church? Sie meinten, nur über unsere Leichen kommst du dorthin, um eine Gemeinde zu gründen. Well, we went there with 200 people. Aber wir sind, 200 people. Wir sind mit 200 Leuten dorthin gegangen. Marched into the village singing, "We greet you in the name of Jesus Christ." Und sind in das Dorf gelaufen und haben gesungen, wir begrüßen euch im Namen von Jesus Christus. I have footage of all of this. Und ich habe das alles auf Video. But my hard drive broke. My hard drive, my external hard drive. Ah, auf meiner externen Festplatte, die aber kaputt gegangen ist. Suddenly it just doesn't work. Und es funktioniert nicht mehr. It's like satanic or something. Und das scheint auch satanisch zu sein. And we'll come back to this in a little while. I'll come back to what happened in Zhenge. Und ich werde gleich darauf zurückkommen, was dort passiert ist. Because it's an absolute miracle. Weil es echt voll das Wunder ist. When we were leaving, the pastors were saying to me. Und als wir gingen, meinten die Pastoren zu mir. You have no idea what just happened today. No idea. Du hast echt keine Ahnung, was heute passiert ist. Dennis' strategy is pull down the strongest, most satanic village first. Und die Strategie von Dennis ist einfach die dämonischsten Städte zuerst zu erobern. Malawu, Pasagisia, Zhenge. Malawu und Pasagisia und Zhenge. And the whole region will domino. Und dann wird die ganze Region wie ein Domino we'll come folgen. Back to that. Right now I want to go back to Monrovia and show you a little bit about the property that we own. Und jetzt möchte ich wieder nach Monrovia gehen zu dem Gelände, das uns gehört. Now, problem is I gave everybody a lollipop. I brought 1000 lollipops with me. Und ich habe 1000 Lollipops mitgebracht und die verteilt. And I gave everybody a lollipop. Und jeder hat einen bekommen. And everybody's got a lollipop in their mouth. So it's kind of strange. Jetzt haben die alle einen Lollipop in ihrem Mund. What Festus did, they expanded 3 times. Und die haben dreimal erweitert mit Festus. As you go over the hill, they prepared a ranch for Festus to come, and they're already buying sheep this week. By the time Festus gets there, they have sheep there already. Und die bereiten schon die Farm vor und haben schon Schafe gekauft, damit Festus dann sofort anfangen kann. Watch this video. Schau dich mal das Video an. Okay. Now, today is the first day of our fast for 3 weeks. Heute ist der erste Tag unseres Fastens für 3 Wochen. And I would just invite you to fast with us. Und wir möchten euch einladen, mit uns zu fasten. We're doing the Daniel fast. Wir machen das Daniel-Fasten. Which means no meat, no sweets. Und das bedeutet kein Fleisch, keine Süßigkeiten. No bread, no wine, no. Kein Brot und kein Wein. Only vegetables and fruit. Nur Obst und Gemüse. And but you don't have to do that. Aber ihr müsst daran nicht teilnehmen. You can do it for maybe a day or so. You can fast from TV. You can fast from a lot of things. Ihr könnt auch es einfach nur für einen Tag machen oder für 3 Wochen auf Fernsehen verzichten. That take you away from God. Von Sachen, die euch von Gott fernhalten. I want to read something from Nehemiah. Ich möchte etwas aus Nehemia vorlesen. And I'm going to tell you a story about Zhenge. Und dann möchte ich euch eine Geschichte über Zhenge erzählen. Something that happened there. Etwas, was okay, this is from Nehemiah, and it says. We can just start with verse 1. The words of Nehemiah. Chapter 1. In Nehemiah, Kapitel 1. It's about fasting. It's about having a burden. Da geht's um Fasten. The words of Nehemiah. Then it happened in the month Chilev, in the 20th year, while I was in Susa, the capital. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. He heard a report about the condition of Jerusalem. Und hat gehört, wie es Jerusalem steht. And they said the remnant there is in distress. Und sie sagten, dass the remnant, the Jews living back in Palestine. Die wenigen Juden, die dort waren, dass sie verzweifelt waren. And they have great reproach. Und dass sie stark verachtet wurden. And in verse 4 it says and he wept. Und in Vers 4 heißt es, dass er weinen musste. He writes, and I wept. Und er weinte. And I mourned for days. Und ich habe für Tage getrauert. And I was fasting and praying before the God of heaven. Und ich habe gebetet und gefastet vor dem Herrn. And I said, und ich sagte, I beseech you, O Lord God of heaven. Ich ersuche dich, Herr des Himmels. The great and awesome God. Der große und fantastische who Gott. Preserves the covenant and loving kindness with those who love him and keep his commandments. Der, it's not written there. Which verse? Verse 5. Let's start again. Verse 5. Ach, Herr Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. And then he goes on. Und er spricht weiter. Let your ear now be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst. Do you have a burden? Liegt euch was auf dem Herzen? Fasting is all about breakthrough. Beim Fasten geht es um den Durchbruch. You know the story of the maniac, that's the kid who had the demon. Die Geschichte von dem Kind, das diesen Dämonen in sich trägt. In Mark 9. In Markus 9. And the disciples couldn't cast out this demon. Und die Jünger konnten diesen Dämon nicht austreiben. And then Jesus came and cast out the demon. Und dann kam Jesus und hat den Dämonen ausgetrieben. And then they said, why couldn't we cast him out, Lord? Und dann fragten sie, warum konnten wir das nicht tun? And he said, this kind only comes out through prayer and fasting. Und dann meinte Jesus, diese Art kommt nur raus durch Gebet und Fasten. There are things, there are breakthroughs that will only come through fasting. Und manche Durchbrüche kommen nur durch Fasten. Prayer and fasting. Gebet und Fasten. I mean, you can just fast. Man kann auch nur fasten. Anybody can fast. Jeder kann fasten. But we're talking about prayer and fasting. Aber es geht uns um Beten und Fasten. It's about being intimate with God, purposing to spend the time and drawing near to God. Es geht darum, Gott wieder näher zu kommen und Zeit mit ihm zu verbringen. I want to read something from Matthew chapter 6. Und ich will etwas aus Matthäus Kapitel 6 verse lesen. 16. Vers 16. These are the words of Jesus himself. Das sind die Worte von Jesus selbst. Whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler. For they neglect their appearance so that they will be noticed by men when they are fasting. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Truly I say to you, they have their reward. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. But you, when you fast, wenn du aber fastest, anoint your head and wash your face, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, so that your fasting will not be noticed by men, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, but by your heavenly Father, or by your Father who sees in secret, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Isn't that cool? God sees us in secret. Gott sieht uns im Verborgenen. And he who is in secret, und dann, who sees, will reward you. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. God wants to reward us. Gott möchte uns belohnen. With a breakthrough. Mit dem Durchbruch. He wants to reward us. He promises he will reward us. Und er verspricht uns zu belohnen. This is not a show in the flesh. Und das ist keine. It's not a show. Keine Show. This is something. It's all about intimacy with God. Das geht einfach um Intimität mit Gott. It's a very private thing. Es ist eine sehr persönliche Sache. We can pray with people, but it's a private issue. Wir können mit Leuten beten, aber es ist auch sehr persönlich. It's not something I want to go around boasting about. Und damit soll ich nicht angeben. Well, I'm fasting. Ich faste gerade. Oh, I'm really fasting. You don't want to do that. You don't want to do that. Das sollst du nicht tun. Jesus said, don't do that. Jesus sagte, tu das nicht. If you do that, that's your reward. Wenn du das tust, dann hast du deine Belohnung schon empfangen. Keep it to yourself. Keep it. If somebody asks for advice, give them advice. Wenn jemand dich um Rat bittet, dann gib ihm Rat. But don't be wearing it on your sleeve. You know, I'm fasting. Aber zeig das nicht jedem, dass du gerade fastest. Can I buy you a hamburger? Oh no, I'm fasting. Also wenn dir jemand was zu essen anbietet, dann. Hey, I bought you a Coke. Hey, ich habe dir eine Cola gekauft. Don't you know I'm fasting? Weißt du nicht, dass ich gerade faste? You just say thanks for the Coke. You take it and you just put it somewhere. You put it in the bag. Sag dann einfach danke für die Cola und stellst sie zur Seite. Say thank you for the Coke and you give it to somebody later. Danke für die Cola und dann gibst du sie weiter. Keep it between you and God wants to reward us. Halt das Ganze zwischen dir und Gott und dann möchte Gott uns belohnen. Do you have a burden? Is there something, a breakthrough? Do you need a breakthrough somewhere? Brauchst du irgendwo einen Durchbruch in deinem Leben? Now I want you to read hear something from James chapter 4. Und ich will etwas lesen aus Jakobus Kapitel 4. Really important. Now it starts with verse 7, James chapter 4. In Vers 7. Submit therefore to God. Submit to God. Ergebt euch ganz Gott. Submit to God. Unterwerft euch Gott. Submit to God. Give yourself to God. Gebt euch ganz Gott hin. Submit to God. Isn't that cool? Submit to God. Ist das nicht toll, sich Gott hinzugeben? Let that strike you. Submit to God. Hört euch das wirklich an. Gebt dich Gott Father, hin. I submit to you. Vater, ich gebe mich dir hin. I'm yours. Ich bin dein. Work in my life. I'm yours. I arbeite submit in mir. To you. Ich gebe mich dir hin. Let's do this thing. What do you want? I submit to you. Herr, ich gebe mich dir ganz hin. Was möchtest du? And resist the devil. Und widersteht dem Teufel. You know, we don't see the devil like they see the devil in Africa. Wir sehen den Teufel nicht so, wie sie ihn in Afrika people sehen. Are being, people are dying all the time. Menschen sterben dort die ganze Zeit. Dennis's brother and sister died last year. Die Bruder und Schwester von Dennis sind letztes Jahr gestorben. How many people do I know already that have died in Africa? Wie viele Leute kenne ich, die schon in Afrika gestorben this sind? This is common to them. Das passiert dort ständig. But it's equally as painful. Equally as painful. Ist trotzdem genauso schmerzhaft. They see the devil at work all the time. Sie sehen die Taten des Teufels die ganze Zeit. The little boy with the piano. Der kleine Junge mit dem Klavier. They say it was because of satanic activity that the boy died. Und sie sagen, dass er aufgrund von satanischer Aktivität gestorben ist. But if we mention the devil here in Europe, aber wenn wir in Europa den Teufel erwähnen, well, then we're a sect. Dann gelten wir als Sekte. But the devil is very active. Aber der Teufel ist sehr aktiv. He wants to destroy. Er möchte zerstören. In John 10:10. Und in Johannes 10:10. The devil has come to steal. Der Teufel kommt, um zu stehlen, zu töten and destroy. Und zu zerstören. Gossip is satanic. Und Lästern ist satanisch. Negativity is satanic. Negativität ist auch satanisch. Unjustified criticism is satanic. Und ungerechtfertigte Kritik ist auch satanisch. Slander is satanic. Üble Nachrede ist this auch is all satanic. But if we label it satanic, aber wenn wir jetzt als satanisch abstempeln, you called me satanic. Oh. Everybody goes crazy. Dann werden alle ganz but that's what it is. Aber darum geht's. Lying is satanic. Lügen ist auch satanisch. Jesus said that you are of your father, the devil. Und Jesus sagte, dass you are from your father, the devil. Du bist von deinem Vater, dem Teufel. Because he's a liar. Weil er der Lügner ist. And so are you. Und du auch. And he was a liar from the beginning. Und er war ein Lügner vom Anfang an. And you do his will. Und ihr tut seinen Willen. Satanic. We have satanic activity in the midst. Und wir haben satanische Aktivität mitten. I've been here 27 years. Ich bin hier seit 27 Jahren. And I know that there is some roaming satanic force that I have seen roaming around. Und ich weiß, dass hier irgend so eine satanische Macht sich it just seems bewegt. To always find a person. Und diese Macht scheint immer eine Person zu finden. And it seems to never leave. Und sie geht auch nie fort. I've rarely seen a time in our church where someone isn't like really strange all of a sudden. Ich habe es noch nie erlebt, dass niemand in der Gemeinde wirklich seltsam war. Do you get that? Versteht ihr, was ich meine? It's always influencing somebody. Und das beeinflusst immer irgendeinen hier. It's real and he's real. Es ist echt und der Teufel ist auch echt. Resist the devil, he will flee. Und widersteht dem Teufel, dann he muss er fliehen. Flee. Er muss fliehen. We have authority in Christ. Wir haben Autorität draw in Christus. Draw near to God. This is what fasting is about. Draw near to God. Und komm nah an Gott heran. He will draw near to you. Und dann wird er auch zu dir kommen. This is great stuff. Cleanse your hands. Reinigt eure Hände. You sinners. Ihr Sünder. And purify your hearts. Und reinigt eure Herzen. You double-minded. Ihr doppelsinnig. You're stuck between two worlds. Wenn du zwischen zwei verschiedenen Welten right? steckst. You're double-minded. Dann bist du zwiegespalten. Sunday you're a Christian, on Monday you're not. Sonntags bist du Christ und montags nicht mehr. Tuesday you're a Christian, but Wednesday you're not. Dienstag bist du Christ und and Mittwoch just, nicht. We're double-minded between two worlds. Und dann sind wir zwiegespalten zwischen zwei Welten. Listen to this. Be miserable. Seid elend. And mourn and weep. Und weint und trauert. Let your laughter turn into mourning. Lasst euer Lachen in Trauer umschlagen. And your joy to gloom. Und eure Freude zu just Trauer. Read, just read what it says. Just read verse 9. Oh, I haven't found it yet. Yeah, James 4, verse 9. Be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. Humble yourself in the presence of the Lord, and he will exalt you. This is having a real connection with Christ. This is having interaction. This is having an exchange. Do you understand? You want to translate something? Oh, sorry. can you say it again? I don't find the James in here. Okay. James chapter 4, verse 9. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Do you know why? Because there's something in front of you. Weil da etwas vor dir ist. There's something that's between you and God. Da ist etwas zwischen dir und Gott. There's something between you and God's purpose. Etwas zwischen dir und dem Zweck, den Gott and für it's dich hat. There, it's blocking you. Und das blockiert dich. And the writer James says, you know what? You should be weeping. Und Jakobus sagt, ihr solltet This is serious. Stop laughing. Let's get rid of this thing. Das ist echt ernst. Ihr sollt aufhören zu lachen. Let's draw near to God. Get this barrier out of here. This hindrance. Und lasst uns dieses Hindernis aus dem Weg räumen. Get before God and weep and mourn and let's move this thing. Und bewege dich vor Gott und trauere und weine und lass uns diese Sache aus dem Weg räumen. Humble yourself. Demütiget euch. In the presence of the Lord. In der Gegenwart Gottes. And he will exalt you. Und er wird dich aufrichten. This is what we're doing. Und das wollen wir machen. Because we want to see breakthrough. Weil wir einen Durchbruch sehen wollen. We want to see things open up that have never opened up before. Und wir wollen Dinge sich öffnen sehen, die sich noch nie geöffnet haben. Now, let's go back to the slides. Let's go back to Zenge. Und wir gehen jetzt wieder nach Zenge. Zenge, I think it's yeah, Zenge. And I'll tell you a story. Und ich werde euch eine Geschichte erzählen. Because it involves all of us. Weil sie uns alle was angeht. Okay, go to the next slide. This is the church building. I'm sorry, go back to the other one. Yeah, see that building? Das Gebäude dort? We paid for that building. Dafür haben wir bezahlt. These people got baptized. Und diese Leute wurden getauft. When I was there, we'll show you next week. Als ich da war. They were animists. Die waren vorher Animisten. Now they're Christians. Und jetzt sind sie Christen. We built a building like this in Pasagisia, our church. Und wir haben in Pasagisia auch so ein Gebäude errichtet. Paid for it. Und unsere Gemeinde hat dafür bezahlt. Further. Next one. Look at this. Isn't that a beautiful picture? Ist das nicht ein tolles Bild? I didn't tell them. They just were doing that. I just went over and took a picture. Und die haben das einfach so gemacht und ich habe ein Bild davon gemacht. Further. Recovery Bible. This is Pastor Samson. Das ist Pastor Samson. They were threatening to take his life in Bogusa. Und die haben ihn gedroht, ihn umzubringen in Bogusa. He stood against the persecution. Und er hat sich gegen die Verfolgung gewehrt. Nobody could talk to him or buy from him. Keiner durfte mit ihm sprechen oder von ihm etwas kaufen. But you know, he has a drugstore. Und er hat eine Apotheke. Like a little hut drugstore. Eine kleine Hüttenapotheke. And he was giving his medicine away for free. Und er hat den Menschen die Medizin umsonst rausgegeben. He was transporting people to the hospital on the motorcycle that we bought him. Und er hat Menschen ins Krankenhaus gefahren mit dem Motorrad, das wir ihm gekauft hatten. For free. Umsonst. He had no fear of these people. Er hatte keine Angst vor diesen Menschen. He said, I do not care what they do to me, I do not fear them. Und er sagte, es ist mir egal, was sie mir antun, ich habe keine Angst. Well, the persecution was lifted. Und die Verfolgung hat aufgehört. And now we had our conference there with 300 people in this village. Und jetzt hatten wir unsere Konferenz mit 300 Leuten in dem Dorf. This is Pastor Harris. He's the pastor in Pasagisia. Und das ist Pastor Harris aus Pasagisia. His half brother, sein Halbbruder, is the chief. Ist der Häuptling in Zenge. Von Zenge. Can you believe that? Könnt ihr das His half brother. Sein Halbbruder. He's fearless. Er hat keine Angst. I call these guys spiritual Zulus. Und ich nenne diese Typen geistliche Zulus. They are warriors. Die sind Krieger. Next one. This was in the center of Zenge. Und das war in der Dorfmitte von Zenge. Maybe by next week I'll have the footage. Vielleicht habe ich die Videos nächste Woche. 200 of us. Next one. 200 waren dort. You see the guy with the blue hat? Und der Typ mit dem blauen and the baseball hats? Mit dem blauen Baseball These hat. Are all animist elders. Das sind alles animistische Leiter. Overwhelmed by our presence. Und die wurden von unserer Gegenwart überwältigt. Next. Winston. Das ist Winston. He's an evangelist. Er ist Evangelist. He died. Er ist auch gestorben. 2 months ago. Vor 2 Monaten. This is real stuff. Und das passiert wirklich. Now I'll tell you a story. Und ich erzähle euch eine Geschichte. What happened in Zhengzhou? Was in Zhengzhou passiert ist. After we left, you can go back to one of those Zhengzhou pictures. Yeah. Nachdem wir dort weggegangen sind. After we left this place here, we marched to a path that only witch doctors could go down. Dann gingen wir zu einem Pfad, den nur Hexendoktoren betreten konnten. And Dennis took us there, and we prayed. We had a prayer meeting there, in Jesus' name, shouting and praising God and casting spirits away. Und wir hatten dort ein Gebetstreffen und haben Geister in Jesus' Namen ausgetrieben. Then we went to a little hut that was a church that that Harris and his group had established a little church there. Und dann sind wir zu einer Hütte gegangen, die Harris und seine Leute dort errichtet haben, die eine kleine Gemeinde beherbergt. The property was donated by someone in Pasargisia. Und das Gelände wurde ihnen geschenkt von jemand aus Pasargisia. The elders were so angry. Und die Ältesten waren so verärgert. We had the property, so they built a little hut church. Aber sie hatten das Gelände und haben dort eine kleine Hüttengemeinde errichtet. And people were coming. Und die Menschen kamen. So we went there. Also gingen wir dorthin. And Dennis said, I want as many people inside the hut as possible. Und Dennis meinte, ich will es hier drin so voll wie möglich haben. So I went around the side and I started photographing, videoing everything. Also habe ich angefangen, alles aufzunehmen. Dennis spoke. Und Dennis sprach. And he said, now we're going to have Pastor Rob close. Und dann meinte er, Pastor Rob wird jetzt and bis zum Schluss Dennis machen. Dennis has ordained me as the pastor of his pastors. Und Dennis hat mich ordiniert zum Pastor der Pastoren. So they call me like the bishop. Und die nennen mich dort Bischof. I'm a bishop. I have authority to speak into their lives. Und ich habe die Autorität in ihre Leben zu sprechen. And so he says, I'm going to have Pastor Rob now close in a prayer. Und dann sagte er, Pastor Rob wird jetzt das Endgebet sprechen. Before we go outside. Und bevor wir rausgehen and claim this ground as holy ground. Und diesen Boden als heiligen Boden beanspruchen. So I'm praying with all my heart. Also bete ich mit ganzem Herzen. And I prayed that I could pray with all my heart. Und ich habe gebetet, dass ich mit ganzem Herzen beten kann. And at the close of my prayer, und am Ende des Gebets, Michi has this on video. Michi hat es auf Video. Suddenly we hear this screaming. Hören wir dieses Schreien. I mean like screaming. Richtig lautes Schreien. In the hut. In der Hütte. And it sounded like someone was demon possessed. Und es klang wie als jemand Dämonen and besessen this girl sei. Falls to the ground and she is screaming. Und dann ist eine Frau, die auf den Boden sich wirft und schreit. And she's being held down by 4 guys. Und sie wird von 4 Männern one festgehalten. One on each hand and one on each foot. An jedem Arm und Bein einer. And she is flipping out. Und sie dreht voll durch. And I walk by and I video this. Und ich habe das auf Video. And then we go outside. Und dann sind wir rausgegangen. 200 people circle the tent. Und da haben uns da standen 200 Leute um die Hütte herum. It's an awesome sight. Und das sieht echt toll aus. And we start to pray. Und dann haben angefangen zu beten. But this girl is so loud. Aber das, dieses Mädchen war so laut. Sie schreit so laut. They had to close the hut door. Die mussten die Tür von der Hütte schließen. And the guys who were praying, were leading the prayer meeting, were shouting. Und die Männer, die dort das Gebetstreffen geleitet haben, mussten schreien. And everybody started praying and praying and praying. Und alle haben gebetet. And she just kept screaming on. Und sie hat immer weiter geschrien. So we finished a season of prayer. Und dann haben wir das Gebet beendet. And we went back to Pasargisia. Und sind nach Pasargisia zurückgekommen. So on the way I said to Dennis, und auf dem Weg meinte ich dann zu Dennis, was she demon possessed? War sie Dämonen besessen? He said, it was one of our workers. Da meinte er, das war einer von unseren Mitarbeitern. It was one of our team members. Einer aus unserem Team. He said, I don't know what happened, but it was one of our team members. Ich weiß nicht, was passierte, aber sie war in unserem Team. So on the way to the airport, und auf dem Weg zum Flughafen, yesterday or Friday, am Freitag. I said, Dennis, so tell me what happened with that girl. Dennis, was ist aus dem Mädchen geworden? He says, I found out, I'll tell you. Und er meinte, ich sag's dir, ich hab's rausgefunden. It was one of our team members and she went blind in the meeting. Es war einer aus unserem Team und sie ist blind geworden in dem Treffen. As you were praying, she went blind. Als wir gebetet haben, ist sie blind geworden. And she saw the demonic world in that area. Und sie hat die Dämonenwelt in diesem Gebiet and gesehen. And God opened a vision to her. Weil Gott ihr diese Vision geschenkt and hat. She saw in this vision Und in dieser Vision. And it was so frightening that she was screaming. Und es war so fürchterlich, dass sie nur noch schreien konnte. Screaming. Nur noch schreien. And she saw a black pot with blood in it. Und sie hat einen schwarzen Topf mit Blut gesehen. And she saw the older people of the village gathered around this black pot. Und die älteren Menschen aus dem Dorf versammelten sich um diesen schwarzen Topf. And there were creatures, satanic creatures, going all around through the people. Und da waren satanische Kreaturen zwischen den Leuten. And she was flipping out because she was seeing all this. Und sie ist durchgedreht, weil sie das alles gesehen hat. And these older people were chanting. Und die älteren Leute haben saying, vor sich hingesungen. If we bring that man down, the Christians will scatter. Wenn wir diesen Mann besiegen, dann werden sich die Christen wieder verteilen. If we bring that man down, the Christians will scatter. Wenn wir diesen Mann ausschalten, dann werden die Christen sich zerstreuen. Then the pot was flipped over. Und dann wurde dieser Topf umgeworfen. All the blood gushed out, or just spilled out. Das ganze Blut kam heraus. And all the people ran away. Und alle Menschen dort rannten fort. And the demons were dispersed. Und die Dämonen wurden zerstreut. And she woke up. Und sie wachte wieder auf. And the reason that they scattered was because they had a group of men came and intensively prayed on her to bring her out. Und der Grund dafür, dass sie zerstreut wurden, war, weil einfach eine Gruppe von Männern für sie gebetet hat. She told them what she saw. Und sie erzählte ihnen, was sie gesehen hatte. And they asked her a question. Und sie fragten sie eine Frage. Who was that man? Wer war dieser Mann? And she said, it was Pastor Rob. Und sie sagte, das war Pastor Rob. Isn't that freaky? Ist das nicht unheimlich? Isn't that like freaky? I have this on video, you know. Ich habe das auf Video. But you know what? It's not me. Aber wisst ihr was? Das bin nicht ich. It's us. Es geht um uns. It's us. It's us. Es geht um uns. If the devil can pull this church down, wenn der Teufel diese Gemeinde zerstören kann, I represent, die ich repräsentiere, that work will stop. Dann wird diese Arbeit dort aufhören. It's not about me, it's about us. Es geht nicht um mich, sondern um uns. Could you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? This was a real, I have this on video. This is a real thing. Das ist wirklich passiert. Ich habe es auf this Video. Girl was screaming and two other people had similar visions. Das Mädchen hat geschrien und zwei andere Leute hatten auch diese Vision. And when I talked to Dennis, I said, Dennis, how is this possible? Because in the vision, she said, we have to bring that man down that is leading this. Und ich fragte dann Dennis, wie kann das sein? Weil in der Vision hieß es, wir müssen den Mann zerstören, der das Ganze leitet. Bring him down, pull him down, were the exact words. Pull him down. Müssen ihn herunterziehen. Yeah. And then they said, how do you know it was Pastor Rob? Und woher wisst ihr, dass das Pastor Rob war? And she said, because I saw him there. Und sie sagte, weil ich ihn dort gesehen habe. You know what? It's us. Es geht um uns. And this is how intense this is. Und so intensiv ist es. This is how important it is that we stay one. Und so wichtig ist es, dass wir eins bleiben. And that we draw near to God. Und dass wir nahe zu Gott gehen. We don't want a natural oneness. Wir möchten keine natürliche Einheit. Natürliche Einheit. We want the real thing. Wir möchten das Richtige. We want to be a godly church. Wir möchten eine Gemeinde sein, die Gott nachfolgt. Not a personality club where people come because their friends are here. Und kein Club, wo Leute kommen, um ihre Freunde zu treffen. But people who come because to worship and serve God. Aber wo Leute kommen, die Gott anbeten und dienen möchten. Isn't this cool? Ist das nicht cool? And I asked Dennis, I said, interpret this now for me. Und ich habe Dennis gebeten, das für mich zu interpretieren. He said it was a vision of victory. Und er sagte, das wäre eine Vision des Sieges. He says satanic powers want to pull you down and destroy you. Diese satanischen Mächte wollen dich herunterziehen und zerstören. But they can't. Aber sie können es nicht. If we pray. Wenn wir beten. That's what he said. Das sagte er. The power to destroy it is in the prayer. Die Macht, um das zu zerstören, liegt im Gebet. And if you are afraid of the devil, he is already won. Und wenn du Angst vor dem Teufel hast, hat er schon gewonnen. We have no fear of him. Wir müssen ihn nicht fürchten. But if we pray, he will flee. Wenn wir beten, dann muss er fliehen. Everything he's prepared. Alles, was er vorbereitet right? hat. Isaiah 54:17. In Jesaja 55, Vers 17. No weapon formed against us will prosper. Keine Waffe gegen uns wird siegen. And the devil is preparing a weapon. Und der Teufel bereitet eine Waffe vor. He wants to destroy this church. Und er will diese Gemeinde zerstören. We helped with Malawi. Und wir we helped with the church in Malawi. Wir haben mit der Gemeinde in Malawi geholfen. We paid for the school. Wir haben für die Schule bezahlt. We paid for the church in Bokasa. Und für die Gemeinde in Bokasa. We paid for the church in Pasagisia. Wir haben für die Gemeinde in Pasagisia bezahlt. We bought the property. Wir haben Gelände gekauft. We're building a church in Badesu. Und wir bauen eine Gemeinde in Badesu. Now the village asked us, the elders said, if you could dig us a well, it would be awesome. Und die Ältesten haben uns gebeten, dass wir dort einen Brunnen bauen. Because our people are drinking from the swamp. Weil wir aus dem Sumpf trinken müssen. And we already have $1,000 toward that well. Und wir haben schon $1,000 für diesen Brunnen gesammelt. Someone just gave it right away. Bingo. Das hat jemand sofort and gegeben. I said, our church will come up with the other 4,000. Und ich sagte, unsere Gemeinde wird die restlichen 4,000 dazu steuern. And we will build this well, and it's already planned for. He said, fine. He planned it for March. Und er hat es angefangen, das zu planen für März. Isn't this is like, wow. Das ist. What's that? The pot of the blood represents all satanic activity. Und dieser Topf mit dem Blut, der steht für die ganzen satanischen Aktivitäten. It represents witchcraft, satanic activity to destroy. Das steht auch für Hexerei und satanische Aktivitäten. So it's exciting, and our church, God is using us. Und Gott nutzt unsere Gemeinde. To reach into the 1040 window. Und dieses 1040 Fenster hineinzureichen. And yeah, I mean, this is like wow. Und das ist echt wow. I've always prayed for this when I was 18, 19 years old. Dafür habe ich immer gebetet, als ich 18 und 19 I said, God, war. I just want to be used someday. Und ich sagte Gott, ich will einfach genutzt werden and eines I will Tages. Take years and years to prepare. Und ich werde mich jahrelang vorbereiten. I said, even if it takes me till I'm 70, then please use me after I'm 70. Und selbst wenn es dauert, bis ich 70 bin, dann nutzt mich einfach, auch wenn ich 70 bin. I want to be a vessel useful to the master. Ich will ein Gefäß sein, was dem Meister dient. Do I have flesh? Habe ich Fleisch? Totally. I'm like flesh and blood. Ich bestehe aus Fleisch und Blut. Every day I see my flesh. Jeden Tag sehe ich mein Fleisch. My flesh is at war with the spirit. Und mein Fleisch ist im Kampf mit dem Geist. Galatians chapter 5 verse 16. In Galater 5 Vers 16. But walk in the spirit. Lauft im oder geht im Geist. And you will not fulfill the lust of the flesh. Und ihr werdet nicht fulfill the lust of the flesh. Er werde nicht der Fleischeslust nachgeben. I'll close with this. Und ich werde damit abschließen. Something I was doing when I was in Liberia. Etwas, was ich auch in Liberia tat. Because there was a point one morning I felt so empty. Und eines Morgens habe ich mich so leer gefühlt. Felt so out of the groove. Und mich so out of the groove. How do you say? You know, it's a groove. You know, like when you play records, it's a groove. Und mich einfach voll daneben gefühlt. The groove. Feeling groovy. I'm in the groove, you know? You're in the groove. I call it the grace groove. Get me in the grace groove. Gnaden irgendwas. Don't you guys have a name for, don't you have a name for groove? A groove? A groove? It's a groove. It's like a little place. It's like a thing that's dug out and you just kind of follow the groove, you know? Furche? Fuge? Yeah, sowas. Is that what it is? Mm-hmm. You got it now? The groove. Get in the groove. Also, geht in die Fuge. Get in the groove. Yeah. That's it. Fuge, right? I pray before I get up to preach. I say, God, help me find the groove. Just help me find it. Und ich bete dann, dass ich get me in the groove. Das finde. Well, I was out of the groove and I just thought, man. Und ich habe einfach nur gedacht, Mann. So I started praying every day and all through the day. Und ich habe jeden Tag, den ganzen Tag gebetet. Fill me with the Holy Spirit. Dass der Herr mich mit dem Heiligen Geist. I started thanking the Holy Spirit that He lives in me. Dass der Heilige Geist in mir lebt. And I just started thanking God and I said, I want to be filled every moment of the day. Fill me, fill me. Und ich habe darum gebeten, dass er mich jeden Tag mit dem Heiligen Geist füllt. I want to walk in the Spirit. Ich möchte im Geist gehen. So I'm inviting you, pray that during this fast especially. Und ich lade euch ein, das zu beten während des Fastens. You can't do this fast without the Holy Spirit. Und ihr könnt dieses Fasten nicht ohne den Heiligen Geist tun. It's the most important commandment. Be filled with the Holy Spirit. Das ist das wichtigste Gebot, dass man mit dem Heiligen Geist gefüllt ist. Shall we pray? Wollen wir beten? You want to get on your knees with me and let's just pray, huh? Wollt ihr auf eure Knie gehen und zusammen beten? Let's come against the devil. Wir stehen gegen den Teufel. He wants to pull our church down. Der unsere Gemeinde herunterziehen will. He wants to pull our church down. Der unsere Gemeinde herunterziehen will. So the work in Liberia will stumble. Dass die Arbeit in Liberia. Let's pray together, huh? Lass uns zusammen beten. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. We praise you. Just pray to the Lord. Wir preisen dich. Just pray. Bete einfach all through the room, just pray to God. Betet im ganzen Raum zu Gott. Thank you, Father. Hallelujah. Praise you. Lift your hands to the Lord and thank him. Jesus, hebt eure Hände und dankt dem Herrn. Praise you, Father. Thank you for the victory. Thank you for the blood of the cross. Thank you for your life, for the Holy Spirit. Praise you, Father. Danke für dein Leben, Heiligen Geist. Thank you, Lord God. Thank you for each one here tonight. Thank you, Father. Praise your holy name. Father, we come against satanic powers. Vater, wir stehen gegen die dämonischen Aktivitäten. They want to kill, steal and destroy. Die töten, stehlen und zerstören wollen. But they have no authority over our church. Und sie haben keine Kraft über unsere Gemeinde. We come against them in the name of Jesus. Und wir stehen dagegen in Jesus Namen. Through the power of the cross. Und durch die Kraft des Kreuzes. And the power of the resurrection. Und die Kraft der Auferstehung. Through the power of the ascension. Und die Kraft der Himmelfahrt. We cast out all foreign spirits. Und wir vertreiben alle fremden Geister. We bind them. Wir binden sie. The spirit of gossip. Den Geist des Lästerns, the spirit of slander, den Geist der üble Nachrede, of negativity, den Geist der Negativität, suspicion, und den Geist der Verdächtigkeit, arrogance, den Geist der Arroganz, presumption, der Annahme, indifference, der Gleichgültigkeit, greed, des Geizes, bitterness, der Bitterkeit, unforgiveness, und der der Vergebungslosigkeit. Irritability. In other words? Irritability. Der Reizbarkeit. Impatience. Ungeduld. And all this stuff the devil uses. Und all das, was der Teufel nutzt. Pride and arrogance. Stolz, Arroganz. Unbelief. Unglauben. Disobedience. Ungehorsam. Sensuality. Sinnlichkeit. Pornography. Pornografie. All these things. All diese Dinge. The devil wants to use to trip us up. Will der Teufel nutzen gegen uns. Division in the church. Spaltung in der Gemeinde. Disrespect for leadership. Und mangelnder Respekt für die Leiterschaft. Disrespect for one another. Kein Respekt füreinander. An unloving heart. Ein böses Herz. Careless. Sorglosigkeit. No compassion. Kein Mitleid. Selfish. Eigennützigkeit. And Father, these are all characteristics of Satan's kingdom. Und Vater, das sind alles Eigenschaften von Satans Königreich. We come before it tonight on our knees and we just bind the devil. Und wir kommen vor dich heute Abend auf unseren Knien und binden den Teufel. We pray that you would lift us up as a church. Und wir beten, dass du uns als Gemeinde aufheben wirst. To help bring an awakening to this country. Dass wir eine Erweckung zu diesem Land bringen. We would join our hands with other churches. Dass wir unsere Hände mit anderen Gemeinden verbinden. We pray for all of our brothers and sisters in this country tonight. Wir beten für alle Brüder und Schwestern in diesem Land. Every church, every family. Für jede Gemeinde, jede every leader, every pastor, jeden Leiter, jeden every Pastor, teenager, jeden Teenager, every grandmother and mother and father, Mutter, grandfather, Vater und Großvater. We pray for the leaders of this country. Wir beten für die Regierung. Father, we pray for an awakening. Wir beten für eine Erweckung. We pray for our brothers and sisters in Liberia and Guinea. Wir beten für unsere Brüder und Schwestern in Liberia und Guinea. We come against this ceremonial sacrificing. Und wir stehen gegen diese Opfer. And we bind it, Lord. We pray that we can stop it. Und wir beten, dass es aufhört. We just come against it in the name of Jesus. Wir stehen dagegen an in Jesus Namen. And we pray for our brothers and sisters that you would strengthen them. Und wir beten für unsere Brüder, dass du sie stärkst und Schwestern. Father, we love you and praise you and thank you. Vater, wir lieben dich und preisen dich und danken dir. Love you, Lord. Let's all stand and let's sing to the Lord. Lass uns alle stehen und let's praise him with all our heart. Und ihn anbeten von ganzem Herzen. Jesus, we thank you tonight. Jesus, wir danken dir heute Abend. Thank you for those who are on live streaming. Danke auch für die im Livestream zuschauen. We pray for them and thank you. Thank you for being with us tonight. Wir beten für die und danke, dass ihr dabei wart. Oh Lord, thank you. Oh Herr, wir danken dir. Restore peace. Bring Frieden zurück. Give new love, renew love. Und erneuere die Liebe, gib neue Liebe. Give understanding. Gib auch Verständnis. I pray that every marriage in this church would glorify you. Und ich bete, dass jede Ehe in dieser Gemeinde dich verherrlicht. Bring down walls. Dass du Wände einreißt. flow with your spirit of forgiveness. Dass du mit deinem Geist der Vergebung fließt. Thank you, Jesus. Danke, Thank Jesus. You, Jesus. Heal marriages. Heile Ehen. I pray for healing. Und ich bete für Heilung. If you need physical healing, raise your hand. Wenn dein Körper Heilung braucht, dann heb deine Hand. And receive. Und empfange. He is here. Er ist hier. And he is ready to heal. Und er ist bereit zu heilen. He loves you. Er liebt dich. You can't earn it. Du kannst es dir nicht verdienen. It's given to you freely. Es wird dir kostenlos gegeben. Receive it by faith. Empfange es im Glauben. In Jesus' name. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Take your seat, please. Setzt euch hin, bitte. For the next few Sundays, we're gonna give you a little practical information on fasting. An den nächsten Sonntagen geben wir euch ein paar Informationen über Fasten. As you heard, fasting is willingly making yourself weak. Fasten ist sich absichtlich schwach zu machen. So that you are dependent on God. Dass man von Gott abhängig wird. Normally, when you feel weak, what do? Was macht ihr sonst, wenn ihr euch schwach fühlt? You eat. Ihr esst. And this is what we are concentrating on. Und darauf wollen wir uns konzentrieren. To take away the things that normally strengthen us. Dass wir die Dinge wegnehmen, die uns sonst stärken. Where do you go when you're empty? Wo gehst du hin, wenn du dich leer fühlst? Some people go to the refrigerator. Manche gehen zum Kühlschrank. Some people go shopping. Manche gehen einkaufen. Some people take out a cigarette. Und andere rauchen. Where do you go when you're empty? Wo gehst du hin, wenn du leer bist? Some go to the internet. Manche gehen ins Internet. Some go to Facebook. Manche gehen zu Facebook. Yeah. So you can fast, as we heard, not just from food, but from things that fill your soul instead of God. Wie schon gesagt, man kann auch fasten. Also nicht nur wegen Essen fasten, sondern auch von Dingen, die uns von Gott fernhalten. Because God desires intimacy. Weil Gott Intimität mit uns wünscht. And when you feel this weakness, because you feel this hunger. Und wenn du diesen Hunger spürst, diese Schwachheit. Instead of going to the thing that normally fills you, go to God. Dann geh nicht zu der Sache, die dich sonst füllt, sondern geh zu Gott. That's what it means to fast. Das bedeutet Fasten. I humble myself. Ich erniedrige mich. I make myself dependent. Und ich mache mich abhängig. I'm empty. Ich bin leer. And I allow God to fill me. Und ich erlaube Gott, mich zu füllen. Okay, so pray about that. What God desires you to fast from. Und bete darüber, was Gott möchte, wovon ihr fastet. As a church, the most of us are going to do the Daniel fast. Als Gemeinde möchten wir das Daniel-Fasten machen. And if you didn't get the email that we sent out this week. Und wenn ihr die E-Mail nicht bekommen habt diese Woche, this info mail about the fasting, then please leave your name and your email address at the info center. Dann könnt ihr euch im Info Center eintragen mit E-Mail-Adresse. And the leadership prayed about the things we want to pray for as a church, and these are them on the beamer. Die Leiterschaft hat darum gebetet, wofür wir beten möchten während des Fastens, und die erscheinen jetzt auf dem Beamer. Okay, these are the things to pray for. Dafür möchten wir beten. We want to pray for the Austrian government. Möchten beten für die österreichische Regierung. The leaders and church leaders. Die Regierenden und auch die Gemeindeleiter. Number two, we want to pray for unity in our church and among churches in the city. Wir möchten beten für die Einheit in der Gemeinde und auch mit anderen Gemeinden. We want to pray for the health of the church. Wir möchten beten für die Gesundheit der Gemeinde. Yeah. For the church to grow. Dass die Gemeinde wächst. Deep. In Tiefe. And wide. Und in Breite. Yeah, so that we grow deep with God. Dass wir Tiefe mit Gott gewinnen. But we don't just stay deep, but we go wide. We have an impact on our world. Dass wir auch einen Einfluss haben in die Welt. That we are a church that is all God desires. Und dass wir eine Gemeinde sind, die all das zeigt, was Gott sich wünscht. And that we fulfill our purpose. Und dass wir unseren Zweck erfüllen in this city. In dieser Stadt. We want to pray for finances. Wir möchten auch für die Finanzen beten. For breakthroughs in our personal finances, in the church finances, and in the economy. Für Durchbrüche in unseren persönlichen Finanzsituationen, für die Gemeinde und auch für unsere Wirtschaft. And last, we want to pray for awakening. Und zuletzt möchten wir auch für die Erweckung beten. In this city. In der Stadt. And in this nation. Und in diesem Land. Now Nate will be the contact person during this fast. Und Nate wird die Kontaktperson sein während des Fastens. So if you want information on the fast during the week, then again sign up at the info center. Und wenn ihr noch Informationen wünscht, dann tragt euch im Info Center ein. There's going to be updates on fasting. Und es gibt auch noch Updates über das Fasten. There's also going to be short teaching modules at Ollie's on Tuesday and Thursday evening. Und es gibt auch noch kurze Lehreinheiten bei Ali am Dienstagabend. Yes, on fasting. Über das Fasten. And Nate will do that. Das wird Nate auch machen. That's going to be Tuesday and Thursday evenings from 7 to 8. Das ist Dienstag und Donnerstag von 7 bis 8 abends. So, again, leave your info, contact info at the info center. Tragt euch ein am Info Center.